Jetzt geht es nämlich weiter mit dem zweiten Kapitel. Das heißt, der kleine Drache Orakelchen. Cornelius öffnet die Schranktür und stutzt. Opa Jürgen ruft erstaunt: Kokosnuss! Was macht ihr denn da drinnen? Fragt Cornelius streng. Stottert Kokosnuss, ich habe meinen Turnbeutel vergessen und dachte, der liegt vielleicht hier im Schrank. Und dann seid ihr alle drei in den Schrank geklettert? Ja, sagt Oskar, wir wollten beim Suchen helfen. Und dann ist plötzlich die Tür zugefallen und dann, sagt Mathilda, sind wir nicht mehr herausgekommen. Ihr hättet ja klopfen können, bemerkte Roselinde spöttisch. Ach, stimmt, ruft Oskar und klatscht sich an die Stirn. Das hätte uns ja auch einfallen können. Kommt mal da raus, ihr drei, brummt Cornelius. Als die Freunde aus dem Schrank gestiegen sind, fragt der Lehrer: Habt ihr etwa gehört, was wir gerade besprochen haben? Kokosnuss schluckt und antwortet: Ja, die Welt geht am Freitag unter und ihr habt keinen Plan. Empörtes Gemurmel erhebt sich, bis Cornelius seufzt und sagt: Leider hast du recht, Kokosnuss, wir wissen gerade nicht weiter. Und wenn, sagt Kokosnuss, gar nicht stimmt, was auf dem Papyrus steht? Knödel kneift die Augen zusammen und grummelt: Aber es ist ein echter uralter Papyrus. Mit Schriftzeichen drauf, sagt Cornelius. Das heißt noch lange nicht, dass dort die Wahrheit steht, sagt Mathilda. Jetzt meldet sich auch Oskar. Woher sollen denn diese uralten Leute wissen, dass am Freitag die Welt untergeht? Die Drachen wiegen die Köpfe hin und her und überlegen. Wir sollten eine zweite Meinung einholen, sagt Kokosnuss, bei Orakelchen. Bei Orakelchen? Rufen die Drachen. Er kann die Schriftzeichen bestimmt auch lesen, sagt Kokosnuss. Trödelknödel verschränkt die Arme vor der Brust und sagt beleidigt: Pff, wenn ihr eine zweite Meinung braucht, meinetwegen. Gute Idee, sagt Cornelius, wir fragen Orakelchen. Orakelchen wohnt weit oben in einer Höhle über der Drachenbucht. Er ist ein sehr gelehrter Drache, so gelehrter geht's gar nicht. Er hat unzählige Bücher gelesen, spricht mindestens ein Dutzend Sprachen, kann die schwierigsten mathematischen Formeln lösen und kennt sich mit den Sternen besser aus als jeder andere Bewohner der Dracheninsel. Als die Mitglieder des Drachenrates mit Kokosnuss, Oskar und Mathilda vor Orakelchens Höhle eintreffen, sehen sie auf dem Tisch am Eingang viele Papierbögen liegen, die mit Zahlen und Formeln beschrieben sind. Daneben steht ein großes Teleskop, mit dem man die Sterne beobachten kann. Cornelius betätigt die Glocke. Kurz darauf blickt Orakelchen aus der Höhle und sagt: Huch, was macht ihr denn alle hier? Neugierig betrachten Mathilda und Oskar den Flugdrachen. Er ist nicht groß, kleiner noch als Kokosnuss und trägt einen blauen Mantel und einen spitzen Hut. Cornelius zeigt den Papyrus, räuspert sich und sagt: Also, wir wollten dich fragen, ob du diese Schriftzeichen lesen kannst. Orakelchen setzt seine Brille auf und studiert den Papyrus. Nach kurzer Zeit blickt er auf, schüttelt erstaunt den Kopf und sagt: Hier steht, dass am Freitag die Welt untergeht. Trödelknödel klatscht freudig in die Hände und ruft: Seht ihr, ich hab doch gesagt, am Freitag geht die Welt unter, yippie, yippie, jüdelidö. So gut ist die Nachricht nun auch wieder nicht, brummt Proselinde. Da hält Knödel inne, sinkt zu Boden, schluchzt verzweifelt und murmelt: Stimmt, am Freitag geht die Welt unter. Nachdenklich betrachtet Orakelchen das alte Schriftstück. Auch nach meinen eigenen Berechnungen wird am Freitag etwas Ungewöhnliches geschehen. Hoffentlich ist es nicht wirklich der Weltuntergang. Knödel reißt die Arme hoch und jammert: Seht ihr, sogar Orakelchen sagt, die Welt untergeht. Vielleicht gibt's ja nur einen Sturm, sagte Kokosnuss. Oder einen super Orkan mit Erdbeben und allem, sagt Oskar. Orakelchen zuckt mit den Schultern und sagt: Um das herauszufinden, müssten wir in den Kalender der Maya schauen. Die Mitglieder des Drachenrates blicken Orakelchen erschrocken an. Was habt ihr denn? Fragt Kokosnuss. Da meldet sich Oskar: Maya, ist das nicht ein Bienenvolk? Oskar, sagt Mathilda, die Maya sind doch kein Bienenvolk. Die leben in Mittelamerika und haben vor Hunderten von Jahren Städte und Tempel gebaut. Und sie waren Meister der Sternenkunde, sagt Orakelchen. Die Maya waren berühmt für ihre Kalender. Einer dieser Kalender befindet sich auf der Dracheninsel. Prima, sagt Kokosnuss, wo ist der denn? Die großen Drachen werfen einander ängstliche Blicke zu. Der Maya-Kalender, sagt Orakelchen, liegt im verbotenen Tempel. Vom verbotenen Tempel hat Kokosnuss schon einmal gehört. Er liegt oben in den Himmelskratzern der Dracheninsel verborgen. Es heißt, dort wohne der furchtbare Donnergott. Eigentlich, sagt Cornelius, sollte jemand von uns dorthin fliegen. Jemand, der den Kalender der Maya lesen kann. Alle Augen richten sich auf Trödelknödel. Was guckt ihr denn so? Stottert Knödel. Du kannst doch gut fliegen, sagt Opa Jürgen und zeigt auf seine altersschwachen Flügel. Und du kannst fremde Schriften lesen, sagt Cornelius. Knödel schluckt. Da meldet sich Orakelchen. Knödel ist aber zu groß für den Eingang des Tempels. Er passt nicht hindurch. Ha, ruft Knödel, ich wäre gern zum verbotenen Tempel geflogen, keine Frage, aber wenn ich nun mal nicht durch die Tür passe, da kann man ja nichts machen. Alle Augen richten sich auf Orakelchen. Dieser hebt abwehrend die Hände und sagt, ich bin ein Gelehrter und nicht lebensmüde. Mein Großvater hat einmal den Tempel betreten. Der Donnergott hat ihn so furchtbar erschreckt, dass mein Großvater nie wieder auch nur in die Nähe der Himmelskratzer ging. Die Drachen seufzen und schütteln ihre Köpfe. Und wenn ich dich begleite, fragt Kokosnuss. Ich bin klein und kann Feuer speien. Hihi, grinst Opa Jürgen, mein Enkelsohn ist ein richtiger Abenteurer. Ich würde auch mitkommen, sagt Mathilda. Den Donnergott, den wollte ich schon immer mal kennenlernen. Ich sowieso, sagt Oskar. Orakelchen überlegt. Also wenn ihr mitkämt, aber wenn es gefährlich wird, drehen wir um. Die Drachen plappern wild durcheinander. Ruhe im Karton, ruft Cornelius. Der Drachenrat soll entscheiden. So marschieren alle zurück zur Schule. Diesmal dürfen auch Kokosnuss, Mathilda und Oskar und Orakelchen mit am Tisch sitzen. Cornelius erhebt die Stimme. Wer ist dafür, dass Orakelchen sich den Kalender der Maya näher anschaut? Alle Mitglieder des Drachenrates heben den Arm. Wer ist dagegen? Keiner hebt den Arm, was sehr logisch ist. Nun, sagt Cornelius, dann ist die Sache klar. Orakelchen fliegt zum verbotenen Tempel, Kokosnuss begleitet ihn, Knödel, du nimmst Mathilda und Oskar Huckepack, ihr dürft keine Zeit verlieren. Ach so, brummt Trödelknödel, jetzt soll ich doch fliegen oder wie? Aber ich wollte noch meine Höhle aufräumen, bevor die Welt untergeht. Das kannst du später immer noch, sagt Proselinde und wirft Knödel einen strengen Blick zu. Das war das Ende des zweiten Kapitels.